Johnny kam die Holztreppe herauf, die vom Schnee befreit und mit Salz bestreut worden war. Er ging durch eine Doppeltür in ein Foyer, an dessen Wänden Bekanntmachungen hingen, darunter auch die Ankündigung, dass am 3. Februar hier in Jackson eine außerplanmäßige Versammlung stattfinden würde. Da war eine Information über Greg Stilsons bevorstehenden Besuch und ein Bild von dem Mann persönlich, Schutzhelm auf dem Kopf zurückgeschoben, er grinste wieder dieses harte, schiefe »Wir sind schlauer als Sie, was, Kumpel?« Lächeln. Etwas rechts von der grünen Tür, die in den Konferenzsaal führte, war ein Schild, das Johnny nicht erwartet hatte, und er blieb schweigend einige Augenblicke davor stehen, sein Atem bildete weiße Wölkchen. »Heute Fahrprüfungen«, war auf dem Schild zu lesen, es stand auf einer Staffelei aus Holz. »Papiere bereithalten«. Er machte die Tür langsam auf und ging hinein. Die Bullenhitze eines großen Holzofens schlug ihm entgegen und an einem Schreibtisch saß ein Polizist. Der Polizist trug einen offenen Skiparker. Auf dem Schreibtisch lagen Papiere verstreut herum, ebenso ein Gerät zum Prüfen der Sehschärfe. Der Polizist sah zu Johnny auf und er verspürte ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. »Kann ich Ihnen helfen, Sir?« Johnny befingerte die Kamera, die er um den Hals geschlungen hatte. »Nun, ich wollte mal fragen, ob ich mich hier ein bisschen umschauen darf«, sagte er. »Ich bin im Auftrag des Yankee-Magazin hier. Wir wollen eine Serie über Stadthallenarchitektur in Maine, New Hampshire und Vermont bringen. Mit vielen Bildern, Sie wissen schon.« »Nur zu«, sagte der Polizist. »Meine Frau liest ständig, Yankee. Ich schlaf dabei ein.« Johnny lächelte. »Die Architektur in Neuengland hat eine Neigung zu, nun, Starre.« »Starre«, wiederholte der Polizist zweifelnd, beließ es aber dabei. »Der Nächste, bitte.« Ein junger Mann näherte sich dem Tisch, an dem der Polizist saß. Er gab dem Polizisten einen Testbogen. Dieser nahm ihn und sagte, »Sehen Sie bitte ins Sichtgerät und nennen Sie die Verkehrszeichen und Signale, die ich Ihnen zeige.« Der junge Mann sah in das Sichtgerät, der Polizist legte den Antwortschlüssel auf den Fragebogen des jungen Mannes. Johnny ging zum Mittelgang der Stadthalle von Jackson und machte eine Aufnahme von der Tribüne aus. »Stoppschild«, sagte der junge Mann hinter ihm. »Das nächste ist ein Vorfahrtsschild, das nächste ein Verkehrshinweisschild, nicht rechts abbiegen, nicht links abbiegen, so etwas.« Er hatte nicht damit gerechnet, dass sich ein Polizist hier aufhalten würde, er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, einen Film für die Kamera zu kaufen, die ihm als Vorwand diente. Aber jetzt war es zu spät, einen Rückzieher zu machen, heute war Freitag und morgen würde Stilson hierher kommen, falls alles programmgemäß verlief. Er würde Fragen beantworten und sich Vorschläge der guten Leute von Jackson anhören, er würde ein beachtliches Gefolge mitbringen. Ein paar Helfer, ein paar Berater und mehrere andere junge Männer, die dunkle Anzüge und Sportsackos trugen, aber vor noch gar nicht so langer Zeit hatten sie noch Jeans angehabt und waren Motorräder gefahren. Greg Stilson glaubte immer noch fest an Leibwächter. Bei der Kundgebung in Trimble hatten sie abgesägte Billardstöcke bei sich gehabt, hatten sie jetzt Schusswaffen? Würde es einem US-Abgeordneten schwerfallen, Waffenscheine für versteckt getragene Waffen zu besorgen? Johnny glaubte es nicht. Er konnte sich nur auf eine einzige gute Chance verlassen, er würde versuchen müssen, das Beste daraus zu machen. Deshalb war es wichtig, sich vor Ort umzusehen, nur dann würde er entscheiden können, ob er Stilson drinnen erledigen oder lieber auf dem Parkplatz warten sollte, das Wagenfenster heruntergekurbelt, das Gewehr schussbereit im Schoß. Nun war er also hier und nahm den Tatort in Augenschein, während keine 10 Meter entfernt ein Polizist saß und Führerscheinprüfungen abhielt. Links war ein Anschlagbrett und Johnny richtete die ungeladene Kamera darauf. Warum in Gottes Namen hatte er sich nicht die 2 Minuten Zeit genommen, um einen Film zu kaufen? Das Brett war übersät mit typischen Kleinstadtbekanntmachungen von Essen mit gebackenen Bohnen, einer bevorstehenden Theateraufführung der Highschool, Informationen zur Hundesteueranmeldung und natürlich mehr über Greg. Eine Karteikarte verkündete, dass der Bürgermeister von Jackson jemanden suchte, der Steno konnte, und Johnny studierte das alles, als wäre es von allergrößtem Interesse für ihn, während sein Verstand auf Hochtouren arbeitete. Falls sich Jackson als unmöglich oder auch nur riskant erweisen sollte, könnte er natürlich auch bis nächste Woche warten, dann würde Stilson in der Stadt Upson dasselbe durchziehen. Oder eine Woche später in Trimble, oder eine Woche später, oder niemals. Es sollte diese Woche sein, es sollte morgen sein. Er knipste den großen Ofen in der Ecke, dann sah er nach oben, dort war ein Balkon. Nein, nicht gerade ein Balkon, mehr eine Galerie mit hüfthohem Geländer und breiten, weißgestrichenen Platten, in deren Holz dekorative Rauten und Schnörkel geschnitzt waren. Für einen Mann wäre es durchaus möglich, sich dort oben hinter diesem Geländer zu verstecken und durch eine der Lücken nach unten zu blicken. Im richtigen Augenblick könnte er aufstehen und... »Was ist denn das für eine Kamera?« Johnny drehte sich um und war sicher, dass es der Polizist war. Der Polizist würde die leere Kamera sehen wollen, und dann würde er einen Ausweis sehen wollen, und dann wäre alles vorbei. Aber es war nicht der Polizist, es war der junge Mann, der die Fahrprüfung gemacht hatte. Er war etwa 22, hatte langes Haar und freundliche, offene Augen. Er trug eine Jeansjacke und verwaschene Jeans. »Eine Nikon«, sagte Johnny. »Gute Kameramann, ich bin ganz verrückt auf Kameras. Wie lange arbeiten Sie denn schon für Yankee?« »Nun, ich arbeite freiberuflich«, sagte Johnny. »Ich arbeite für Sie, manchmal für das Country Journal, manchmal für Down East, Sie wissen schon.« »Nichts Überregionales wie People oder Life?« »Nein, jedenfalls noch nicht.« »Welche Blende benutzen Sie denn hier drin?« »Was zum Teufel ist eine Blende?« Johnny zuckte mit den Schultern. »Oh, das mache ich immer ganz nach Gehör.« »Ah, nach Sicht, meinen Sie«, sagte der junge Mann lächelnd. »Ganz recht, nach Sicht.« »Verdufte, Junge, verdufte.« »Ich bin auch daran interessiert, freiberuflich zu arbeiten«, sagte der junge Mann und grinste. »Mein großer Traum ist, eines Tages ein Foto schießen zu können wie das Flaggehissen bei Iwo Jima.« »Wie ich hörte, war das gestellt«, sagte Johnny. »Tja, vielleicht, vielleicht. Aber es ist ein Klassiker. Oder wie wär's mit dem ersten Foto von einer UFO-Landung? Das würde mir gefallen. Jedenfalls habe ich eine Mappe voll mit Aufnahmen, die ich hier in der Gegend gemacht habe. Wer ist denn Ihre Kontaktperson bei Yankee?« Johnny schwitzte. »Eigentlich haben die sich für diese Serie mit mir in Verbindung gesetzt«, sagte er. »Es war ein Mr. Clausen«, rief der Polizist ungeduldig. »Sie können jetzt wieder herkommen. Ich möchte gern noch diese Antworten mit Ihnen durchgehen.« »Ach, die Stimme meines Herrn«, sagte Clausen. »Auf bald, Mann.« Er eilte davon und Johnny seufzte erleichtert. Es wurde Zeit, hinauszugehen, und zwar schnell. Er machte noch zwei oder drei Bilder, um sein Verschwinden nicht zu auffällig zu machen, aber er war sich kaum bewusst, was er durch den Sucher sah. Dann ging er. Der junge Mann in der Jeansjacke, Clausen, hatte ihn vergessen. Er hatte offenbar die schriftliche Prüfung verhauen. Er sprach aufgeregt auf den Polizisten ein, der aber nur den Kopf schüttelte. Johnny blieb einen Augenblick im Eingang der Stadthalle stehen. Zu seiner Linken war seine Garderobe, zu seiner Rechten befand sich eine geschlossene Tür. Er probierte sie aus und stellte fest, dass sie nicht abgeschlossen war. Eine schmale Treppe führte nach oben ins Halbdunkel. Dort oben würden natürlich die Büroräume sein und die Galerie. Johnny wohnte im Jackson House, einem netten kleinen Hotel an der Hauptstraße. Es war sorgfältig renoviert worden und diese Renovierungen hatten sicher sehr viel Geld gekostet, aber der Besitzer hatte wohl damit gerechnet, dass sich die Investitionen aufgrund des neuen Jackson Mountain Skigebietes auszahlen würden. Doch das Gebiet hatte Pleite gemacht und jetzt hielt sich das nette kleine Hotel kaum über Wasser. Der Nachtportier döste über einer Tasse Kaffee vor sich hin, als Johnny am Samstag gegen 4 Uhr morgens das Hotel verließ, die lederne Aktentasche in der linken Hand. Er hatte in dieser Nacht wenig geschlafen. Erst nach Mitternacht war er kurze Zeit leicht eingenickt. Er hatte geträumt. Es war wieder 1970, auf dem Rummelplatz, Er und Sarah standen vor dem Glücksrad, und er hatte wieder dieses Gefühl verrückter, enormer Macht. Der Gestank von verbranntem Gummi stieg ihm in die Nase. »Komm schon«, sagte eine leise Stimme hinter ihm, »es gefällt mir, diesen Kerl bluten zu sehen.« Er drehte sich um, und es war Frank Dodd. Bekleidet mit seinem schwarzen Regenmantel aus Vinyl, die Kehle von einem Ohr zum anderen durchgeschnitten, ein breites, blutrotes Grinsen, die toten Augen funkelten mit toter Ausgelassenheit. Er drehte sich erschrocken wieder zu der Bude um, aber jetzt war Greg Stilson der Schausteller, der ihn wissend angrinste, der gelbe Schutzhelm saß keck auf dem Schädel. »Hey, hey, hey«, sang Stilson mit tiefer, volltönender und geheimnisvoller Stimme. »Setzen Sie, Kumpel. Was meinen Sie, Sie möchten den Mond vom Himmel holen?« Ja, er wollte den Mond vom Himmel holen, aber dann setzte Stilson das Glücksrad in Bewegung, und Johnny sah, wie sich der ganze äußere Kreis in Grün verwandelte. Jede Zahl war die Doppelnull. Jede Zahl war eine Hausnummer geworden. Er war zusammenzuckend aufgewacht und hatte die restliche Nacht damit verbracht, durch die frostbeschlagene Fensterscheibe in die Dunkelheit hinauszustarren. Die Kopfschmerzen, die er seit seiner Ankunft in Jackson gestern gehabt hatte, waren verschwunden. Er fühlte sich schwach, aber gefasst. Er hatte die Hände im Schoß liegen. Er dachte nicht an Greg Stilson, dachte an die Vergangenheit. Er dachte daran, wie seine Mutter ihm Heftpflaster auf ein aufgeschürftes Knie geklebt hatte. Er dachte daran, wie der Hund ein Stück aus Oma Nellys absurdem Kleid gerissen und wie er darüber gelacht hatte. Wie Vera ihm eine Ohrfeige versetzt und ihm mit dem Stein ihres Verlobungsrings eine blutende Schramme auf der Stirn beigebracht hatte. Er dachte an seinen Vater, der ihn gelehrt hatte, wie man einen Köder an einem Angelhaken befestigt und dabei sagte, »Das tut den Würmern nicht weh, Johnny.« »Jedenfalls glaube ich das.« Er dachte daran, wie sein Vater ihm zu Weihnachten ein Taschenmesser geschenkt hatte, als er 7 Jahre alt war, und dabei sehr ernst sagte, »Ich vertraue dir, Johnny.« Alle diese Erinnerungen waren zurückgekehrt wie eine große Woge. Jetzt trat er in den kalten Morgen hinaus, seine Schuhe knirschten auf dem Pfad, der durch den Schnee geschaufelt war, sein Atem erblühte vor ihm. Der Mond war untergegangen, aber die Sterne waren in idiotischem Wirrwarr am Himmel verteilt. Gottes Schmuckschatulle, Johnny. Er ging die Main Street hinab und blieb vor dem kleinen Postamt von Jackson stehen, wo er ungeschickt die Briefe aus der Tasche kramte. Briefe an seinen Vater, an Sarah, an Sam Wysack, an Bannerman. Er stellte die Aktentasche zwischen die Füße, hob die Klappe des Briefkastens vor dem schmucken kleinen Ziegelbau, zögerte einen Augenblick und warf dann die Briefe ein. Er konnte hören, wie sie herunterfielen, sicherlich die ersten Briefe, die an diesem neuen Tag in Jackson eingeworfen worden waren, und das Geräusch löste ein merkwürdiges Gefühl der Endgültigkeit in ihm aus. Die Briefe waren aufgegeben, jetzt gab es kein Zurück mehr. Er hob die Aktentasche wieder auf und ging weiter. Das einzige Geräusch in der frühmorgendlichen Stille war das Knirschen seiner Schuhe im Schnee. Das große Thermometer über der Tür der Granite State Savings Bank zeigte -12 Grad. Die Luft war von jener stillen und reglosen Beschaffenheit, wie sie ausschließlich kalten Morgenstunden in New Hampshire vorbehalten ist. Nichts bewegte sich, die Straße war verlassen. Die Windschutzscheiben der geparkten Autos waren von Katarakten des Frostes blind gemacht worden, dunkle Fenster, zugezogene Jalousien. Für Johnny schien alles grauenhaft und heilig zugleich zu sein. Er kämpfte das Gefühl nieder. Es war nichts Heiliges, was er vorhatte. Er überquerte die Jasper Street, und dort war die Stadthalle, die sich weiß und streng elegant hinter den geräumten Schneemassen abzeichnete. »Und was wirst du tun, wenn die Eingangstür abgeschlossen ist, Schlaumeier?« Nun, er würde einen Weg finden, auch diese Schranke zu überwinden, wenn er musste. Johnny sah sich um, aber niemand war zu sehen, der ihn hätte beobachten können. Hätte sich der Präsident für einen seiner berühmten Stadtbesuche angesagt, wäre es natürlich ganz anders gewesen. Dann wäre hier schon seit dem vergangenen Abend alles hermetisch abgeriegelt und auch drinnen wären Männer postiert worden. Es war aber nur ein US-Abgeordneter, einer von über 400, also keine große Sache. Noch nicht. Johnny ging die Stufen hinauf und probierte die Tür aus. Der Knauf ließ sich leicht herumdrehen und er betrat die kalte Eingangshalle und machte die Tür hinter sich zu. Jetzt begannen die Kopfschmerzen wieder, sie pulsierten im regelmäßigen Rhythmus seines klopfenden Herzens. Er stellte die Aktentasche ab und massierte mit behandschuhten Fingern die Schläfen. Plötzlich vernahm er ein gedämpftes Kreischen, die Tür des Garderobenschranks ging ganz langsam auf und dann fiel ihm aus dem Schatten etwas Weißes entgegen. Johnny konnte einen Schrei kaum unterdrücken, einen Augenblick glaubte er, eine Leiche würde aus dem Schrank fallen, wie in einem Gruselfilm. Aber es war lediglich ein dickes Pappkartonschild mit der Aufschrift »Bitte halten Sie Ihre Papiere vor der Prüfung bereit«. Er verstaute es wieder an Ort und Stelle, dann wandte er sich der Tür zu, die zur Treppe führte. Diese Tür war jetzt abgeschlossen. Er beugte sich hinab, um beim schwachen Lichtschein, der durch ein Fenster von der Straße hereinfiel, besser sehen zu können. Es handelte sich um ein Schnappschloss, und er traute sich zu, es mit einem Kleiderbügel öffnen zu können. Er fand einen im Garderobenschrank und schob ihn zwischen Tür und Rahmen. Er schob ihn langsam zum Schloss und wackelte damit hin und her. Sein Kopf dröhnte jetzt wie wild. Endlich hörte er, wie das Schloss aufschnappte, als der Draht es erreichte. Er zog die Tür auf. Dann bückte er sich nach seiner Aktentasche und ging hinein. Den Kleiderbügel hielt er immer noch in der Hand. Er zog die Tür hinter sich ins Schloss und hörte es wieder einschnappen. Er ging die Treppe hinauf, die unter seinem Gewicht knarrte. Am oberen Ende der Treppe befand sich ein kurzer Flur mit mehreren Türen an beiden Seiten. Er ging diesen Flur hinab, vorbei an Bürgermeister, an Stadtverordneter, an Steuerverwaltung und Herren und Sozialamt und Damen. Am Ende war eine Tür ohne Bezeichnung, sie war unverschlossen und er gelangte auf die Galerie über dem rückwärtigen Teil des Konferenzsaals, der sich in gespenstisch anmutendem Schatten unter ihm ausbreitete. Er machte die Tür hinter sich zu und schauerte ein wenig zusammen, als er das Echo in dem leeren Saal vernahm. Der Klang seiner Schritte hallte ebenfalls von den Wänden wider, während er auf der hinteren Galerie nach rechts ging und dann nach links abbog. Jetzt ging er an der rechten Seite der Halle entlang, etwa 7 bis 8 Meter über dem Fußboden. Direkt über dem großen Ofen blieb er stehen, genau gegenüber dem Podium, wo Stilson in etwa 5,5 Stunden stehen würde. Er setzte sich mit überkreuzten Beinen hin und ruhte sich eine Weile aus. Er versuchte, die Kopfschmerzen unter Kontrolle zu bringen, indem er mehrmals tief durchatmete. Im Holzofen brannte kein Feuer, und er spürte die Kälte, die auf ihn eindrang und in ihn einzudringen schien. Ein Vorgeschmack auf das Leichentuch. Als er sich wieder etwas besser fühlte, öffnete er die Schlösser der Aktentasche mit den Daumen. Das zweifache Klicken hallte wie seine Schritte wieder. Es war, als würde der Hahn einer Pistole gespannt. Wildwestmanier, dachte er ohne den geringsten Grund. Das hatte der Staatsanwalt damals gesagt, als die Geschworenen Claudine Langer für schuldig befunden hatten, ihren Geliebten erschossen zu haben. Sie hat herausgefunden, was Wildwestmanier bedeutet. Johnny sah in die Aktentasche und rieb sich die Augen. Vorübergehend sah er alles doppelt, dann fügten sich die Dinge wieder übereinander. Er empfing eine Vision vom Holz, auf dem er saß. Eine sehr seltsame Vision, wäre sie eine Fotografie gewesen, wäre sie Sepia getönt gewesen. Männer standen hier und rauchten Zigarren, redeten und lachten und warteten darauf, dass die Stadtratssitzung beginnen würde. War das 1920 gewesen? 1902? Sie hatte etwas Geisterhaftes an sich, das ein unbehagliches Gefühl in ihm weckte. Einer hatte vom Whiskypreis gesprochen und sich mit einem silbernen Zahnstocher in der Nase gebohrt und 2 Jahre vorher hatte er seine Frau vergiftet. Johnny erschauerte. Was immer die Vision war, war einerlei. Es war die Vision von einem Mann, der schon lange tot war. Das Gewehr glänzte zu ihm empor. Wenn Männer das in Kriegszeiten machen, bekommen sie einen Orden dafür, dachte er. Er begann, das Gewehr zusammenzubauen. Jedes Klick hallte wieder, feierlich und nur einmal, wie das Spannen einer Pistole. Er lud das Remington mit 5 Kugeln, er legte es über die Knie und wartete. Die Morgendämmerung kam langsam, Johnny döste ein wenig, aber er fror inzwischen zu sehr, um mehr zu tun als nur zu dösen. Dünne Traumbruchstücke suchten das bisschen Schlafheim, das er bekam. Kurz nach 7 erwachte er völlig, unten wurde die Tür aufgerissen und er musste sich auf die Zunge beißen, um nicht zu rufen, »Wer ist da?« Es war der Hausmeister. Johnny presste das Gesicht an eine der ausgeschnitzten Rautenverzierungen und sah einen untersetzten Mann, der in einen dicken Armeeparker gehüllt war. Er kam mit einem Arm voll Feuerholz den Mittelgang entlang. Er summte »Red River Valley«. Er ließ das Feuerholz polternd in die Vorratskiste fallen und verschwand dann unter Johnny. Einen Augenblick später hörte er das dünne, quietschende Geräusch, als die Tür des Ofens geöffnet wurde. Plötzlich dachte Johnny an die Dampfwolke, die er jedes Mal beim Ausatmen ausstieß. Angenommen, der Hausmeister sah nach oben, würde er sie sehen können? Er versuchte langsamer zu atmen, aber das verstärkte seine Kopfschmerzen und seine Sicht verschwamm auf bedrohliche Weise. Jetzt hörte er das Rascheln von Papier, das zusammengeknüllt wurde, dann das Kratzen eines Streichholzes, ein Hauch Schwefel in der kalten Luft. Der Hausmeister summte weiter Red River Valley, dann stimmte er unvermittelt ein lautes und unmelodisches Lied an. »From this valley they say you are going. We will miss your eyes and sweet smile.« Jetzt ein prasselndes Geräusch. Feuer. »Das war's, du Miststück«, sagte der Hausmeister direkt unter Johnny, und dann wurde die Ofentür wieder zugeschlagen. Johnny presste die Hände über den Mund, weil er plötzlich von einer mörderischen Heiterkeit überkommen wurde. Er sah sich selbst vom Boden aufstehen, so dünn und weiß wie jedes Gespenst, das etwas auf sich hielt. Er sah sich, wie er die Arme wie Flügel und die Finger wie Klauen ausbreitete und mit hohler Stimme ausrief, »Das war's für dich, du Miststück!« Er hielt sein Lachen hinter den Händen zurück. Sein Kopf pochte wie eine Tomate, die mit heißem, sich ausdehnendem Blut gefüllt war. Seine Sicht kreiste und schwamm beängstigend. Plötzlich wollte er um alles in der Welt weg von der Vision des Mannes, der sich mit einem silbernen Zahnstocher in der Nase gebohrt hatte, aber er wagte nicht, ein Geräusch zu machen. Gütiger Gott, was war, wenn er niesen musste? Plötzlich gellte ohne Vorwarnung ein grässliches, hallendes Kreischen durch den Saal, das sich wie silberne Nägel in Johnnys Ohren bohrte, anschwoll und seinen Kopf zum Vibrieren brachte. Er machte den Mund auf, um zu schreien. Es hörte auf. »Ah, du Biest«, sagte der Hausmeister im Plauderton. Johnny sah durch die Runde und erblickte den Hausmeister, der hinter dem Podium stand und sich an einem Mikrofon zu schaffen machte. Das Mikrofonkabel wand sich zu einem kleinen tragbaren Verstärker hinab. Der Hausmeister ging die wenigen Stufen vom Podium zum Boden hinunter und schob den Verstärker weiter vom Mikrofon weg. Dann machte er sich an den Skalen daran zu schaffen. Er ging zum Mikrofon zurück und schaltete es wieder ein. Es folgte ein weiteres Rückkopplungspfeifen, diesmal war es aber leiser und hörte schließlich ganz auf. Johnny presste die Hände fest auf die Stirn und rieb sie heftig hin und her. Der Hausmeister klopfte mit dem Daumen auf das Mikrofon und das Geräusch hallte durch den leeren Saal. Es hörte sich an wie eine Faust, die auf einen Sargdeckel pocht. Dann ertönte seine Stimme wieder, immer noch unmelodisch, aber nun bis zur Monstrosität verstärkt, die Stimme eines Riesen, die in Johnnys Kopf explodierte. »From this valley they say you are going!« »Hör auf«, wollte Johnny schreien, »oh, bitte hör auf, ich werd verrückt, kannst du denn nicht damit aufhören?« Das Singen hörte mit einem lauten, verstärkten Schnapp auf, und der Hausmeister sagte mit seiner eigenen Stimme, »Das war's, du Biest!« Er ging wieder aus Johnnys Sehbereich hinaus. Er hörte das Geräusch von reißendem Papier und die leisen, peitschenden Laute von Bindfaden, der abgerissen wurde. Dann tauchte der Hausmeister pfeifend wieder auf. Jetzt hielt er einen großen Stapel Broschüren in Händen. Er begann, sie in kurzen Abständen auf den Bänken zu verteilen. Nachdem er diese Aufgabe beendet hatte, knöpfte der Hausmeister den Mantel wieder zu und verließ den Saal. Die Tür fiel hohl hinter ihm ins Schloss. Johnny sah auf die Uhr. Es war 7:45. In der Stadthalle wurde es etwas wärmer. Er saß da und wartete. Die Kopfschmerzen waren immer noch sehr schlimm, aber seltsamerweise waren sie leichter zu ertragen als jemals zuvor. Er musste sich nur sagen, dass er sie nicht mehr lange würde erdulden müssen. Pünktlich um 9 Uhr wurden die Türen wieder aufgestoßen, was Johnny aus einem leichten Nickerchen riss. Seine Hände verkrampften sich um das Gewehr und entspannten sich wieder. Er spähte durch die rautenförmige Schnitzerei. Diesmal waren es 4 Männer, einer von ihnen war der Hausmeister, der den Kragen seines dicken Mantels hochgeschlagen hatte, die anderen 3 trugen Anzüge und Übermäntel. Johnny spürte, wie sein Herz schneller schlug, einer war Sonny Alleyman. Sein Haar war jetzt kurz geschnitten und elegant frisiert, aber die strahlend grünen Augen hatten sich nicht verändert. »Alles klar?« fragte er. »Überzeugen Sie sich selbst«, sagte der Hausmeister. »Nicht gleich beleidigt sein, Väterchen«, entgegnete einer der anderen. Sie gingen zur Vorderseite der Halle, einer schaltete den Verstärker ein und zufrieden wieder aus. »Die Leute hier tun so, als wäre er der verdammte Kaiser«, knurrte der Hausmeister. Ist er«, sagte der 3. Mann. Johnny glaubte ihn ebenfalls von Trimble her zu kennen. »Haben Sie das noch nicht gemerkt, Väterchen?« »Sind Sie oben gewesen?« fragte Alleyman den Hausmeister, und Johnny wurde eiskalt. »Die Tür zur Treppe ist abgeschlossen«, antwortete der Hausmeister. »Wie immer, ich hab dran gerüttelt.« Johnny dankte stumm dem Himmel für das Schnappschloss an der Tür. »Sollten wir überprüfen«, sagte Alleyman. Der Hausmeister lachte verächtlich. »Ich weiß gar nicht, was ihr Jungs habt«, sagte er. »Wen erwartet ihr denn, das Phantom der Oper?« »Komm schon, Sonny«, sagte der Bursche, den Johnny erkannt zu haben glaubte. »Da oben ist niemand. Wir haben noch Zeit für eine Tasse Kaffee im Restaurant an der Ecke, wenn wir uns gleich auf Trab machen.« »Das ist kein Kaffee«, sagte Sonny. »Verdammte Schlammbrühe, mehr nicht. Geh lieber nach oben und sieh nach, ob niemand da ist, Mucci. Wir halten uns an die Vorschriften.« Johnny leckte sich die Lippen und umklammerte das Gewehr. Er sah die schmale Galerie hinauf und hinab. Rechts endete sie an einer kahlen Wand, links ging es zu den Büroräumen, aber es war so oder so einerlei. Wenn er sich bewegte, würden sie ihn hören. Die leere Stadthalle wirkte wie ein natürlicher Verstärker, er saß fest. Unten erklangen Schritte, dann wurde die Tür zwischen Saal und Eingang geöffnet und wieder zugemacht. Johnny wartete, erstarrt und hilflos. Direkt unter ihm unterhielten sich der Hausmeister und die beiden anderen, aber er hörte nicht, was sie sagten. Sein Kopf hatte sich wie eine langsame Maschine auf dem Hals gedreht, und er sah die Galerie entlang, während er darauf wartete, dass der Mann, den Sonny Alleyman Mucci genannt hatte, am Ende auftauchen würde. Sein gelangweilter Gesichtsausdruck würde sich jäh in Schock und Ungläubigkeit verwandeln, er würde den Mund aufreißen, »Hey, Sonny, hier oben ist ein Mann!« Jetzt konnte er gedämpft hören, wie Mucci die Treppe heraufkam. Er versuchte, sich etwas einfallen zu lassen, irgendetwas. Ihm fiel nichts mehr ein, sie würden ihn entdecken. Es konnte keine Minute mehr dauern, und er hatte keine Ahnung, wie er das verhindern konnte. Was er auch tat, seine einzige Chance war im Begriff zu scheitern. Türen wurden geöffnet und zugeschlagen, jedes Mal lauter und weniger gedämpft. Ein dicker Schweißtropfen fiel von Johnnys Stirn auf die Jeans und hinterließ einen dunklen Fleck. Er konnte sich an jede Tür erinnern, an der er auf dem Weg hierher vorbeigekommen war. Mucci hatte Bürgermeister und Stadtverordneter und Steuerverwaltung überprüft. Jetzt öffnete er die Tür mit der Aufschrift Herren. Jetzt sah er ins Büro vom Sozialamt, jetzt zu den Damen. Die nächste Tür war die, welche zu den Galerien führt. Sie wurde geöffnet. Das Geräusch zweier Schritte war zu hören, als Mucci an die Brüstung der Galerie im hinteren Teil der Halle trat. »Okay, Sunny, zufrieden? Alles in Ordnung?« »Sieht wie eine abgefickte Müllkippe aus«, antwortete Mucci, und von unten war eine Lachsalve zu hören. »Dann komm runter und lass uns Kaffee trinken gehen«, sagte der dritte Mann. Und das war's. So unglaublich es auch schien, die Tür wurde zugeschlagen, die Schritte entfernten sich im Flur, dann über die Treppe zum Erdgeschoss. Johnny entspannte sich, einen Augenblick verschwamm alles vor seinen Augen zu Grauschattierungen, der Knall der Eingangstür, als sie ihren Kaffee trinken gingen, riss ihn teilweise wieder heraus. Unten präsentierte der Hausmeister sein Urteil. »Ah, verdammtes Pack!« Dann ging auch er, und Johnny war schätzungsweise 20 Minuten ganz allein. Gegen 9:30 begannen die Bewohner von Jackson in die Stadthalle zu strömen. Zuerst kam ein Trio alter Damen, welche in formelles Schwarz gekleidet waren und wie die Elstern miteinander schnatterten. Johnny beobachtete, wie sie sich einen Platz dicht beim Ofen aussuchten, fast gänzlich außerhalb seines Sehbereichs, und die Broschüren aufhoben, die auf die Stühle gelegt worden waren. Die Broschüren schienen Hochglanzfotos von Greg Stilson zu enthalten. »Ich liebe diesen Mann einfach«, sagte eine der drei. »Ich habe sein Autogramm 3-mal und ich bekomme es heute ganz bestimmt noch einmal.« Mehr wurde nicht über Greg Stilson geredet. Die Damen unterhielten sich über einen bevorstehenden alten Nachmittag am Sonntag in der Methodistenkirche. Johnny, der fast direkt über dem Ofen war, taute auf. Ihm wurde sehr heiß. Er hatte sich die Pause zwischen dem Verschwinden von Greg Stilsons Männern und dem Eintreffen der ersten Stadtbewohner zunutze gemacht und Jacke und Oberhemd ausgezogen. Er wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß vom Gesicht, der Stoff hatte sich nicht nur mit Schweiß, sondern auch mit Blut vollgesogen. Sein schlimmes Auge tat wieder weh, sein Sehbereich war dauernd verschwommen und rötlich. Unten wurde die Eingangstür geöffnet, man hörte das herzhafte Stampf, Stampf, Stampf von Männern, die sich den Schnee von den Schuhen stapften, und dann kamen 4 Männer in karierten Wolljacken den Mittelgang entlang und setzten sich in die erste Reihe. Eine junge Frau von etwa 23 Jahren kam mit ihrem Sohn herein, der ungefähr 4 zu sein schien. Der Junge hatte einen blauen Skianzug mit gelben Streifen an, und er wollte wissen, ob er ins Mikrofon sprechen konnte. »Nein, Liebes«, sagte die Frau, und sie setzten sich hinter die Männer. Der Junge fing auf der Stelle damit an, mit den Füßen gegen die Bank vor sich zu treten, und einer der Männer warf einen Blick über seine Schulter. »Lass das«, sagte sie. 9:45, die Tür wurde jetzt mit schöner Regelmäßigkeit auf- und zugemacht. Männer und Frauen verschiedenen Alters, jeglicher Herkunft und aus allen Bevölkerungsschichten füllten die Halle. Das schwebende Summen der Unterhaltungen war zu hören, verwoben mit einem undefinierbaren Gefühl der Erwartung. Sie waren nicht hier, um ihrem rechtmäßig gewählten Abgeordneten ein paar Fragen zu stellen, sie warteten auf den Besuch eines Superstars in ihrer kleinen Gemeinde. Johnny wusste, dass die meisten »Besucht euren Kandidaten« und »Besucht euren Abgeordneten« Veranstaltungen von einer Handvoll Getreuen in ansonsten fast leeren Stadthallen besucht wurden. Im Wahlkampf 1976 hatte eine Debatte zwischen Bill Cohen aus Maine und seinem Kontrahenten Leighton Cooney alles in allem 26 Menschen angezogen, Presse nicht mitgerechnet. Diese Veranstaltungen waren wenig mehr als Schaumschlägerei, eine Selbstdarstellung, die notwendig wurde, wenn wieder eine Wahl bevorstand. Die meisten hätte man in einem mittelgroßen Kleiderschrank abhalten können. Aber um 10 Uhr war jeder Platz in der Stadthalle belegt. Im rückwärtigen Teil standen bereits 20 oder 30 Personen. Jedes Mal, wenn die Tür aufging, umklammerte Johnnys Hand das Gewehr. Er war immer noch nicht sicher, dass er es tun konnte, einerlei, wie viel auf dem Spiel stand. 9:55, Johnny war überzeugt, dass Stilson aufgehalten worden sein musste oder vielleicht gar nicht kam. Das Gefühl, das ihn dabei überkam, war Erleichterung. Dann wurde die Tür erneut geöffnet und eine herzliche Stimme rief: »Hey, wie geht es, Jackson, New Hampshire?« Aufgeregtes, erfreutes Murmeln. Jemand rief ekstatisch: »Greg, wie geht es Ihnen?« »Nun, ich fühle mich prima in Form«, sagte Stilson wie aus der Pistole geschossen. »Und Sie?« Vereinzelter Applaus wurde zu einem wahren Beifallssturm. »Hey, alles in Ordnung«, rief Greg über den Tumult hinweg. Er ging rasch den Mittelgang entlang zum Podium und schüttelte Hände. Johnny beobachtete ihn durch sein Guckloch. Stilson trug einen dicken Wildledermantel mit Kragen aus Lammfell, und heute war der Schutzhelm durch eine gestrickte Skimütze mit hellroter Quaste ersetzt worden. Am Ende des Mittelgangs blieb er stehen und winkte den 3 oder 4 anwesenden Reportern zu. Blitzlichter flammten auf, der Beifall bekam Aufwind und ließ den großen Raum erzittern. Und Johnny Smith wusste plötzlich: jetzt oder nie. Die Gefühle, die er gegenüber Greg Stilson bei der Kundgebung in Trimble empfunden hatte, überschwemmten ihn plötzlich mit erschreckender Klarheit. In seinem schmerzenden, gequälten Kopf schienen 2 Dinge binnen eines Augenblicks mit ungeheurer Wucht zusammenzuprallen. Vielleicht war es der Widerhall des Schicksals. Es wäre jetzt zu leicht, zu verzögern, Stilson reden und reden zu lassen, zu leicht, ihn noch einmal entkommen zu lassen, nur hier oben zu sitzen, den Kopf in die Hände zu stützen und darauf zu warten, dass sich die Menschenmenge dort unten wieder zerstreuen, dass der Hausmeister kommen und die Anlage abbauen und aufräumen würde, und sich selbst vormachen, dass es ein nächstes Mal in einer anderen Stadt geben würde. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, ohne Zweifel jetzt. Und jedes menschliche Wesen auf dieser Erde hatte einen Einsatz bei diesem Spiel, das in dieser Provinzstadthalle entschieden werden sollte. Stilson stieg die Stufen zum Podium hinauf, das Areal hinter ihm war frei, die 3 Männer mit den offenen Übermänteln lehnten an der hinteren Wand. Johnny stand auf. Alles schien sich im Zeitlupentempo abzuspielen. Seine Beine waren vom langen Sitzen verkrampft, seine Kniegelenke knackten wie Holzscheite im Feuer, die Zeit schien stillzustehen, der Applaus ließ nicht nach, wenngleich sich Köpfe drehten, Hälse gereckt wurden, jemand schrie über den Applaus hinweg und er ging immer noch weiter. Jemand hatte geschrien, weil ein Mann auf der Galerie stand und der Mann hatte ein Gewehr. Und das war etwas, das sie alle schon im Fernsehen gesehen hatten. Es war eine Situation mit klassischen Elementen, die sie alle kannten. Auf ihre Weise war sie so amerikanisch wie »The Wonderful World of Disney«. Der Politiker und der Mann mit dem Gewehr auf seiner erhobenen Position. Greg Stilson drehte sich zu ihm herum, sein feister Nacken bewegte sich und schlug Falten, die rote Quaste an der Skimütze schwang hin und her. Johnny hob das Gewehr an die Schulter, es schien zu schweben, und er spürte den leichten Schlag, als es dicht neben dem Gelenk anlag. Er dachte daran, wie er als Junge mit seinem Vater mit der Schrotflinte auf die Jagd gegangen war. Sie waren auf Hirschjagd gegangen, aber das einzige Mal, als Johnny einen gesehen hatte, hatte er nicht abdrücken können, er hatte Angst bekommen. Es war ein Geheimnis, so beschämend wie Onanie, und er hatte es nie jemandem erzählt. Wieder ertönte ein Schrei, eine der alten Damen schlug die Hand vor den Mund, und Johnny sah, dass künstliche Früchte auf der breiten Krempe ihres schwarzen Huts verteilt waren. Gesichter sahen zu ihm auf, große, weiße Nullen. Offene Münder, kleine, schwarze Nullen, der kleine Junge im Skianzug deutete nach oben. Seine Mutter versuchte, ihn abzuschirmen, Plötzlich war Stilson im Visier, und Johnny erinnerte sich, dass er entsichern musste. Gegenüber griffen die Männer mit den Übermänteln in die Innentaschen, und Sonny Alleyman, dessen grüne Augen blitzten, bellte: »Runter, Greg, runter!« Aber Stilson sah zur Galerie empor, und zum zweiten Mal sahen sie sich direkt und in völligem Verstehen in die Augen. Und Stilson duckte sich erst in dem Augenblick, als Johnny abdrückte. Der Knall des Gewehres war laut und hallte durch den Saal. Die Kugel riss fast eine ganze Ecke des Podiums weg, die sie bis aufs bloße, helle Holz freilegte. Splitter flogen. Einer traf das Mikrofon, wieder ertönte das monströse Pfeifen der Rückkopplung, welches in einem kehligen, tiefen Summen endete. Johnny pumpte eine weitere Kugel ins Schloss und feuerte erneut. Diesmal riss die Kugel ein Loch in den staubigen Teppich auf der Tribüne. Die Menge hatte begonnen, sich so panisch wie eine Rinderherde zu bewegen. Alle drängten auf den Mittelgang. Die Leute ganz hinten entkamen mühelos, aber dann bildete sich ein Trichter fluchender, schreiender Männer und Frauen vor der Eingangstür. Von der anderen Seite der Halle waren knallende Geräusche zu hören, und plötzlich zersplitterte ein Teil der Galeriebrüstung direkt vor Johnnys Augen. Eine Sekunde später jaulte dicht an seinem Ohr etwas vorbei, dann zerrte ein unsichtbarer Finger an seinem Hemdkragen. Alle drei drüben an der Wand hatten jetzt Handfeuerwaffen gezogen, und weil sich Johnny oben auf der Galerie befand, hatten sie vollkommen freies Schussfeld. Johnny bezweifelte allerdings, dass sie sich einen Dreck um unschuldige Zuschauer geschert hätten. Eine der drei alten Frauen packte Mucci am Arm. Sie schluchzte und versuchte, etwas zu fragen. Er stieß sie beiseite und hielt den schweren Revolver mit beiden Händen. Es stank nach Pulverrauch. Seit Johnny aufgestanden war, durften 20 Sekunden vergangen sein. »Runter! Runter, Greg!« Stilson stand immer noch leicht geduckt am Rand des Podiums und sah zu ihm hoch. Johnny richtete das Gewehr nach unten, und einen Sekundenbruchteil hatte er Stilson genau im Visier. Doch dann streifte eine Revolverkugel seinen Hals, schleuderte ihn zurück, und die Kugel aus seinem Gewehr pfiff in die Luft. Das Fenster gegenüber verwandelte sich in einen Scherbenregen, Blut lief ihm über Schulter und Brust. »Oh, du machst es wirklich großartig, ihn zu töten«, dachte er hysterisch und schob sich wieder an die Brüstung heran. Hastig lud er das Gewehr durch und presste den Kolben von neuem an die Schulter. Jetzt bewegte sich Stilson, er lief die Stufen hinab zum Boden und sah wieder zu Johnny hinauf. Eine Kugel heulte an seiner Schläfe vorbei. »Ich blute wie ein abgestochenes Schwein«, dachte er. komm schon und mach ein Ende!« Der Trichter am Eingang begann sich aufzulösen, Leute strömten ins Freie. Eine Rauchwolke stieg von einer Pistole gegenüber auf, gefolgt von einem Knall, und der unsichtbare Finger, der seinen Kragen gestreift hatte, zog jetzt eine brennende Spur über die rechte Seite von Johnnys Kopf. Darauf kam es nicht mehr an, es kam nur noch darauf an, dass er Stilson erwischte. Er richtete das Gewehr wieder nach unten. Diesmal gilt es. Für einen so großen Mann bewegte sich Stilson mit erstaunlicher Schnelligkeit. Die dunkelhaarige junge Frau, die Johnny schon vorher aufgefallen war, befand sich etwa in der Mitte des Gangs. Sie hielt ihren weinenden Sohn auf den Arm und versuchte immer noch, ihn mit ihrem eigenen Körper zu schützen. Was Stilson dann tat, brachte Johnny so vollkommen aus der Fassung, dass er beinahe das Gewehr fallen gelassen hätte. Er entriss der Mutter das Kind, wirbelte zur Galerie herum und hielt den Körper des Jungen vor sich. Jetzt war nicht mehr Greg Stilson im Visier, sondern eine kleine, zappelnde Gestalt im... Der Filter, der blaue Filter, gelbe Streifen, Tigerstreifen, im blauen Skianzug mit gelben Streifen. Johnnys Unterkiefer klappte herunter. Es war Greg Stilson, das stimmte schon, der Tiger. Aber jetzt war er hinter dem Filter. »Was hat das zu bedeuten?« schrie Johnny, aber kein Laut kam über seine Lippen. Jetzt schrie die Mutter schrill auf. Johnny hatte es schon früher gehört. »Tommy, gib ihn mir, Tommy, gib ihn mir, du Dreckskerl!« Johnnys Kopf schwoll schwarz an und weitete sich aus wie eine Blase. Alles begann zu verblassen. Die einzige Helligkeit konzentrierte sich um das Visier des Gewehrs, das Visier, in dem sich nun genau die Brust des blauen Skianzugs befand. »Tu es, um Himmels Willen, du musst es tun, sonst entkommt er!« Und jetzt, vielleicht schien es aber auch nur aufgrund seiner verschwimmenden Sicht so zu sein, dehnte sich der blaue Skianzug aus. Seine Farbe verblasste zu der hellen Rotkehlchen-Eierfarbe der Vision. Das dunkle Gelb dehnte sich, streckte sich, bis alles dahinter verborgen war. »Hinter dem Filter. Ja, er ist hinter dem Filter, aber was bedeutet das? Bedeutet es, dass er sicher ist oder nur, dass er sich außerhalb meiner Reichweite befindet? Was bedeutet...« Warmes Licht leuchtete auf und erlosch. Ein Teil von Johnnys Gehirn registrierte es als Blitzlicht. Stilson schob die Frau beiseite und wich zur Tür zurück. Die Augen hatte er zu berechnenden Piratenschlitzen zusammengekniffen. Er hielt den zappelnden Jungen am Hals und zwischen den Beinen fest. »Ich kann es nicht, oh lieber Gott, verzeih mir, ich kann es nicht.« Dann trafen ihn zwei weitere Kugeln, eine schlug ziemlich weit oben in die Brust, er wurde gegen die Wand geworfen und prallte dort ab, die zweite traf ihn in die linke Seite, dicht über der Hüfte und wirbelte ihn herum und gegen die Brüstung. Er war sich vage bewusst, dass er das Gewehr verloren hatte, es schlug auf dem Galerieboden auf und entlud sich direkt in die Wand. Seine Oberschenkel schlugen gegen die Balustrade und er fiel. Die Stadthalle drehte sich zweimal vor seinen Augen, dann ein splitternder Aufprall, als er auf zwei Bänken aufschlug und sich den Rücken und beide Beine brach. Er riss den Mund auf, um zu schreien, aber was herauskam, war ein Schwall Blut. Er lag zwischen den zertrümmerten Bänken, auf die er gefallen war, und dachte, »Es ist vorbei. Ich hab versagt. Es verpatzt.« Hände griffen unsanft nach ihm, sie drehten ihn um, Erlyman, Mucci und der andere Bursche waren da, Erlyman war der, der ihn umgedreht hatte. Stilson kam und schob Mucci beiseite. »Kümmert euch nicht um diesen Kerl«, sagte er grob, »sucht den Hurensohn, der das Foto gemacht hat, zerschmettert seine Kamera!« Mucci und der andere Bursche entfernten sich. Irgendwo in der Nähe rief die Frau mit dem dunklen Haar, »Hinter einem Kind! Sich hinter einem unschuldigen Kind zu verstecken! Ich werde es allen erzählen!« »Bring sie zum Schweigen, Sonny«, sagte Stilson. »Klar«, sagte Sonny und ging ebenfalls. Stilson kniete sich neben Johnny hin. »Kennen wir uns nicht, Kumpel? Hat keinen Zweck, jetzt noch zu lügen, du bist am Ende.« Johnny flüsterte, »Ja, wir kannten uns.« »Das war bei der Veranstaltung in Trimble, nicht?« Johnny nickte. Stilson stand abrupt auf, und mit der letzten Kraft, die ihm noch verblieben war, streckte Johnny eine Hand aus und umklammerte Stilsons Knöchel. Nur eine Sekunde. Stilson riss sich mit Leichtigkeit los. Aber es war lange genug. Alles hatte sich verändert. Er begann ein bisschen zu weinen. Als er Stilson berührt hatte, war es gewesen, als hätte er ein Nichts berührt. Tote Batterie, gefällter Baum, leeres Haus, kahle Bücherregale, leere Weinflaschen, die nur noch als Kerzenhalter fungieren konnten. Verblassen, fortgehen. Die Füße und Beine um ihn herum wurden verschwommen und undeutlich. Er hörte ihre Stimmen, aufgewecktes Plappern von Mutmaßungen, konnte aber keine Worte verstehen. Er nahm nur den Klang der Worte wahr, und selbst das begann nun zu verklingen, zu einem hohen, angenehmen Summen zu verschmelzen. Er sah über die Schulter, und dort war der Korridor, aus dem er vor langer Zeit gekommen war. Er war aus diesem Korridor an diesen hellen Ort gekommen, nur hatte damals noch seine Mutter gelebt. Vater war da gewesen, hatte ihn beim Namen gerufen, bis es ihm gelungen war, zu ihnen zurückzukommen. Jetzt war nur noch Zeit, wieder dorthin zurückzukehren. Jetzt war es richtig, dorthin zu gehen. »Ich habe es getan. Irgendwie habe ich es getan. Ich verstehe zwar nicht, wie, aber ich habe es getan.« Er ließ sich in den Korridor mit den dunklen Chromwänden treiben, ohne zu wissen, ob am fernen Ende etwas sein würde oder nicht. Es genügte ihm, es sich von der Zeit zeigen zu lassen. Das angenehme Summen menschlicher Stimmen verblasste, die milchige Helligkeit verblasste, aber er war immer noch er, Johnny Smith, intakt. »Geh in den Korridor«, dachte er, »in Ordnung.« Wenn er in diesen Korridor gelangte, dachte er, würde er wieder laufen können.